Der Vorsitzende des Vereins Koreanische Gesellschaftswissenschaftler in Japan, Lee Jong-su, und der stellvertretende Vorsitzende des Zentralpräsidiums des Demokratischen Bundes der Koreanischen Frauen in Japan, Ryang Ok-chul, verurteilten in ihren Stellungnahmen vom 4. August die anachronistischen Umtriebe der USA und des südkoreanischen Park Geun-hye Regimes zur Stationierung von Saad.